ich suchte eine warme Rast und fand mein Reiseziel. Ein gastlich Tor, nur wünscht ich hoffe, mich zu empfangen. liebes Kind, um deine Schuld trag die Siegel in Geduld. Morgen wollen wir die bösen sieben Siegel wieder lösen. Morgen wollen wir die bösen sieben Siegel. Morgenrot ist angefacht, weil sich vom Schlummer aufgewacht und hell den Himmel angelacht. Die Luft des Aufgangs ist hier groß. Ich sehe wie in einem Spiel.